Deutschland dazu an, sich über ihre suspekten Nachbarn auszulassen. Dabei wird das abwesende Gegenüber zur Zielscheibe für Hypothesen und Unterstellungen. Das ausschließlich aus Originaltönen bestehende Stück ist eindrucksvoll konstruiert, bohrend, unnachlässig und voll von Verdachtsmomenten und Hasstiraden. Ein kluger Kommentar zur emotional aufgeheizten Verfasstheit unserer Welt und das vielleicht aufregendste O-Ton-Hörstück der letzten Dekade. Da läuft er wieder. Na, guck mal hier, da läuft er wieder die Grenze ab und dann sucht er wieder nach Unkraut. Und wenn er Unkraut gefunden hat, dann schmeißt er mir wieder einen Zettel in den Briefkasten. Ich habe einen Nachbarn, also wir müssen unsere Mülltonnen selbst an den Straßenrand stellen. Und bekanntermaßen hat man ja mittlerweile 4 Tonnen bei uns. Das ist also ein richtiges Geschäft. Und ich ziehe meine Tonne natürlich raus, ganz normal, und stelle die hin. Und mein Nachbar kommt dann, dreht die um 180 Grad, damit der Müllmann, der morgens kommt, die besser ziehen kann an seinen Wagen. Der Gag dabei ist, dass ich festgestellt habe, der Müllmann kann die Tonne, so wie ich sie hinstelle, viel besser an seinen Wagen ziehen. Das, ja, es ist so. Wichser. Das denkt man dann, aber das habe ich, ja. Wenn ich mal einen Tee gemacht habe oder Kaffee gemacht habe, dann haben sie geklopft. Hier einfach gegen, man hört alles. Dann hätte ich gleich natürlich in den Müll gehen können. Wer tut das wohl nicht? Mich regt normalerweise nichts auf, aber ich möchte meine Ruhe haben und die sollen mich nicht provozieren. Persönlich werde ich nicht wütend. Ich kann mich ärgern über irgendwas, ich ärgere mich jeden Tag und immer mehr. Aber wütend? Nee. Ja, das kann er gut. Alles schön mit Gift und so. Ja, da ist er ganz groß drin. Mir sagt er dann, ich darf die Hecke nicht schneiden, weil die Vögel drin nisten, aber selber macht er die Maulwürfe kaputt. So ein Typ ist das. Arschloch. Wo ist denn der kleine Junge? Wo ist er denn? Der kleine Donald. Ob Frau schon ein Leckerchen mitgebracht hat. Und mal gucken. Da komm, gucken wir mal. Komm. Komm. Donalds Donalds. Eine Radiosendung von Hofmann und Lindholm. Schimpfst du mit Frauschen? Hier ist es aber genug. Jetzt geh mal ab. Geh mal ab. Donald, geh mal ab. Ja, wir sind hier eingezogen. Und dann haben wir uns die ganze Situation hier nochmal so angeguckt und dann natürlich festgestellt, dass diese Grundstücke hier, die 3, die da jetzt hier so nebeneinander sind, also hier links der Nachbar, wir und dann hier rechts der Nachbar, da waren keine Trennzäune. Das heißt, die Grundstücke waren zusammengelegt. So, und das hat uns am Anfang auch jetzt erstmal nicht großartig weiter interessiert. Bis auf, dass der dann halt ständig mit seinem Hund über unser Grundstück ging, hier reingeguckt hat und dann da hinten aus dem Türchen rausgegangen ist. Und das hat er halt ständig gemacht. So, also jeden Tag 3-mal. 3-mal mit dem Hund aufs Feld und wieder zurück. Und immer aus unserem Türchen raus. Irgendwann bin ich hier am Basteln, ne, oben da in meiner Arbeitskluft und so, ne? Und der kommt natürlich wieder, geht hinten aus dem Gartentürchen raus. Dann habe ich mir gedacht, jetzt kannst du mich auf den Arsch lecken. Bin ich in die Garage gegangen, hab mein fettes U-Schloss geholt, hab das Türchen zugemacht. Kam er wieder, hat an dem Türchen gerappelt, kam er nicht mehr rein. Weil ich sitze manchmal morgens auch in der Unterhose dann, wenn die Sonne aufgeht, ne, sitze ich auf meiner eigenen Terrasse in der Unterhose, da will ich mir doch nicht vom Nachbarn auf meine Pocke gucken lassen. Da stand eigentlich dann für uns fest, dass wir hier einen Zaun haben müssen. So, also haben wir dann überlegt, wie wir das machen mit dem Zaun und so weiter. Und daraufhin habe ich dem Nachbarn dann gesagt, er soll sich ein eigenes Türchen bauen. Wir haben mit ihm gesprochen. Also wir haben versucht, mit dem Mann eine Lösung zu finden. Wir haben ihm gesagt, Wir möchten gerne unser Grundstück einfrieden. Dazu hat in Deutschland jeder sein Recht. Und werden hier also auch einen Zaun machen. Er meinte 80 cm. Und da haben wir gesagt, 80 cm kommt auf gar keinen Fall in Frage. Wir machen 1,40. Die Trennwand ist 1,40. Und deswegen machen wir 1,40. 1,40 wollte er nicht. Auf gar keinen Fall. Maximal 1,20. Haben wir gesagt, nichts da. 1,20 gibt es nicht. Firma kam, Zaun gezogen, Termin beim Schiedsmann. Und dann ging die ganze Sache mit dem Schiedsmann dann irgendwann vorbei. Wir hatten keine Einigung gefunden. Und deswegen ging die ganze Chose dann vor Gericht. Also musste dann leider ein Amtsrichter irgendwann ein Urteil sprechen. Jedenfalls hat er den Prozess verloren. Ist natürlich super. Ziehst hier ein, willst hier mit allen dich verstehen. Was hast du? So ein Arsch. Ja. Hat der Schiedsmann zu mir gesagt, unter vier Augen allerdings, ne? Hören Sie mal, warum haben Sie nämlich einfach eine reingehauen? Wenn ich im Winter vom Balkon aus runter gucke, dann denke ich auch, guck mal, wieder ein Hundehaufen. Wenn ich dann die Straße tatsächlich da sehe, wie auf einem Tablett liegen dann diese gefrorenen Hundescheißhaufen und da erfasst mich schon eine unglaubliche Wut. Da denke ich, muss das eigentlich sein? Also ich gönne jedem seinen Hund und trotzdem ist es so, dass ich mir die Nackenhaare sträuben und ich... Wir wollten einfach nur unseren eigenen Garten haben und den nicht hier mit drei Leuten teilen. Ne? Und deswegen haben wir das halt eingezäunt, das Ding. Ja. Und ist ja schön geworden. Die Israelis sagen, gute Zäune machen gute Nachbarn. Ich kann das bestätigen. Seitdem der Zaun da ist, habe ich den schön auf Abstand. Mein Reich, sein Reich. Leckt mich. In diesen inneren Kreis dürfen gar nicht so sehr viele Leute rein. Ja, da darf meine Ehefrau rein. Und selbst wenn meine Kinder kommen, da müssen sie sich auch an Regeln halten, wenn die hier bei mir sind. Das sind ungeschriebene Regeln, die halten sich da dran. Aber ich nehme an, wenn einer dagegen verstoßen würde, dann würde ich dann schon sagen, hör mal, du bist hier in meiner Wohnung und da läuft das so und so, ja, nach diesem Muster. Die werden dann schon mal röder abgefertigt. Also ich denke, das ist auch notwendig und richtig. Also, so sehe ich das. Der hat hier alle angeschissen, die ganze Straße, alle haben mir ihr Leid geklagt. Nachdem wir den vor Gericht niedergerungen haben, fanden das alle total klasse, ja, weil der hier schon gegen, der hat hier alle angeschissen. Der hat die ganze Straße angeschissen, ja. Ständig hat er irgendwen verklagt. Und immer ist er mit dem Gesetzbuch rumgelaufen, hat da dann rumgewühlt, hat dann irgendwas irgendwo gefunden, hat den einen Satz da rausgenommen, hat den anderen Satz da rausgenommen, der hat da so ein Baukastensystem draus gemacht, weißt du? Der hat dann hier einen Satz rausgenommen, da einen Satz rausgenommen und da einen Satz rausgenommen, dann hat er die schön geschüttelt, hat die Wörter neu sortiert und hat dann gesagt, das steht im Gesetz. So, das eine steht da, das andere da. Ja, kann den Doofen nicht verarschen, ja? Aber doch mich nicht. Dafür? Donald. Ja, fein. Da liegt noch was. Da. Der Ruf. Da. Da. Donald hat das lieber ein bisschen ruhiger. Ja, hektisch ist. Ist ihm zuwider. Ja, das sind Möbel, die eben immer hier so stehen. Das muss so sein. Ja. Das hier ist auch ein Teil, das ist bitte immer da und wird nicht woanders hingeräumt. Es würde mich stören, wenn diese Kommode da steht. Man kann aber dieses Bild auch gerne mit dem tauschen. Das könnte ich ertragen. Ich habe gerne immer hier einen Raumteiler, der sehr gerne so ist. Das sollte schon so beschlossen sein. Denn wenn man es offen macht, sieht es ja liederlich aus. Das ist ein Türstopper. Der kann dahinter liegen, der kann davor liegen, der kann auch da hinten sein. Das ist egal, aber bitte immer in diesem Areal hier. Ja, genau. War heute Morgen so, weil ich gestern das so gehabt hatte. Ich kann es einen halben Tag ertragen, aber dann denke ich ja, kannst du auch wieder so hinstellen. Meine Nachbarin, die hat die Angewohnheit, in ihrer Wohnung sehr viel zu sammeln. Also sehr viel, alles vollgehängt und mit allem möglichen Zeug. Und dann fing sie an, hier im Flur auch Bilder aufzuhängen. Und noch hier ein Bild dran und noch da ein bisschen was hin. Und die hat den ganzen Flur vollgestellt. Da ist also Regal und Tüten und Kisten und also eine Unordnung. Immer wenn ich aus der Tür kam, stand da irgendwann was Neues, was dann auch mal umfiel. Und überall Schnipsel, Zigarettenkippen und auch diese vielen, vielen kleinen Kakteen. Ich verstehe es nicht. Überhaupt nicht. Nein. Ordnung halten muss sein. Irgendwann hat meine Frau hier vorne das Auto geparkt und es stand mit der Stoßstange jetzt über der Markierung, ja. So, und dann klingelt der hier und raunzt meine Frau an und sagt zu der, für sie ist hier auf der Straße kein Platz. Als ich das gehört habe, ja, habe ich gedacht, was will der denn? Ja, da ist bei mir irgendwas geplatzt. Ja, da habe ich gesagt, ey, wenn der hier noch einmal klingelt, noch einmal, dann hau ich den Dreck voll eins in die Fresse. Armes Deutschland. Ja, also jetzt, seitdem ich zu Hause als Pensionär bin oder Rentner, kriege ich natürlich mehr mit als früher. Man sieht, da ist das Auto, das ist nicht bewegt worden, da ist ein Fenster jetzt über Stunden auf Kippe oder diese Dinge. Das ist der schöne Begriff der sozialen Kontrolle. Der ist vielleicht negativ belegt, aber er hat ja auch Vorteile. Es ist von Vorteil, wenn jemand da ist, der alles registriert. Was macht der Nachbar? Warum fällt er los? Oder was hat er eingekauft etc. pp. Das ist alles interessant, muss man alles registrieren. Und dann habe ich im Gesetz geblättert und habe festgestellt, dass niemand vor einer abgesenkten Einfahrt stehen darf. Niemand. Alles klar, mein Kumpel steht da 3 Minuten mit seinem Auto. Wir wollten nur kurz umparken. Hat er wieder fotografiert, ans Ordnungsamt geschickt und mein Kumpel kriegt ein Ticket. Sollte 15 Euro zahlen. Er fühlte sich behindert. Habe ich mir gedacht, alles klar. Mach du mal. Und hab dann fortan auch ständig fotografiert, wie er mit seinem eigenen Auto vor seiner eigenen Einfahrt steht. Und dann habe ich das auch mal zum Ordnungsamt geschickt und hab dann mal ihn angezeigt selber. Daraufhin hat die Tussi vom Ordnungsamt gesagt, also hören Sie mal, der Beschuldigte behauptet, das wäre seine eigene Einfahrt und da würde ja gar kein Vergehen vorliegen. Da musste ich die vom Ordnungsamt auch noch aufklären, dass sie vielleicht besser mal in ihre eigenen Gesetze reinguckt, bevor sie mir so einen Scheiß zurückschreibt, ja. Keiner darf da stehen. Auch er nicht. So was Ätzendes gibt das gar nicht. Also da konnte ich mich dann schon auch selber vergessen. Und da kam dann auch die Fotze und dreckige Fotze und das gehört für mich dazu. Alles, was es gibt an Ausdrücken. Also die sind eingezogen und irgendwie seitdem sind die völlig durchsichtig. Die sind gar nicht da. Aber wir leben da. Die machen auch keinen Lärm. Also sie produzieren Müll. Der ist irgendwann weg. Man sieht die Leute nicht, die ihn runterbringen und man hört die auch nicht. Aber also das ist mir auch ganz unheimlich, was da ist. Donald! Leckerchen! Oh! Mmh. das war fein. Hm? Der muss bestimmt jetzt Pipi machen, ne? Da komm. So, lauf. Und jetzt, jetzt war er Pippchen machen. Ja, und dann gibt's wieder Leckerchen. Jetzt ist wieder Platz für Leckerchen. Du willst es, Frauchen, die Katzentoilette sauber macht, ne? Ja, wir wohnen ja nur leider hier so, dass wir also gar nicht so weit schauen können. Ja. Auf der einen Seite sind es 30 Meter und auf der anderen Seite 32. Und das sind Fenster, die sind wie die Fenster vom Adventskalender. Irgendwo geht immer mal ein Türchen auf und dann ist da wieder was Neues. Eigentlich interessiert es mich nicht, aber wenn man schon am Leben teilhaben muss, dann sollten die anderen sich auch nicht in einer Weise präsentieren, dass es einem also wirklich auf den Geist geht. Also schräg gegenüber zum Beispiel wohnt eine Frau, anscheinend schon ein bisschen älter. Wenn die morgens aufsteht, die ist Nacktschläferin. Und dann, ich sitze hier ahnungslos, gucke darüber und dann wacht sie auf, ziemlich spät, und Fenster auf und dann kriege ich erstmal nackig zu sehen und so weiter. Wenn sie ja noch wenigstens eine Schönheit wäre, ja, ich weiß nicht, was das soll. Ja, ne? Also manchmal denke ich, wie blöd bist du eigentlich, ja? Was ich extrem beschissen finde, ist, wenn man mich zwanghaft versucht, als Freund zu gewinnen in der Nachbarschaft, stehe ich auch überhaupt nicht drauf. Distanzlosigkeit und Klingeln und habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Freunde habe ich. Ach, mir fällt noch einer ein hier, so auf der anderen Seite, auf dem Balkon, ja. Ein Mann. Balkonbrüstung, das sind Glasscheiben. Gucken Sie mal darüber, das sind Glasscheiben, ja. Die meinen ja immer, die Glasscheiben sind undurchsichtig. Der kommt immer völlig nackig auf den Balkon und dann steht er da. Unterhalb des Bauchnabels, es ist zwar ein bisschen verschwommen, aber man sieht schon, dass er ganz nackend ist und so weiter. Da denke ich mir auch, was denkt er sich dabei? Hier wohnen da auch Leute, Kinder und was weiß ich. Und der steigt da grundsätzlich nackend auf dem Balkon. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was geht in dessen Kopf vor? Ja? Hier sollte man sich eigentlich ein bisschen zusammennehmen und sich an unser soziales Zusammenleben gewöhnen. Ja, ne? Ich stelle mich da auch nicht nackend ans Fenster. Ja? Als ich eingezogen bin, habe ich bei allen Nachbarn geklingelt. Unser Haus ist ja nicht so groß und habe mich einfach jedem vorgestellt und gesagt, ich bin hier neu aus dem 5. Stock. Und sie soll mir bitte Bescheid geben, wenn ich ihnen auf den Keks gehe, weil ich keinen Bock drauf habe, dass sich irgendwas anstaut. Und so habe ich den Nachbarn kennengelernt, war auch völlig entspannt und dann haben wir uns im Treppenhaus getroffen und immer mal drei Sätze gewechselt und dann hat er mein Paket für mich angenommen, ich für ihn. Und irgendwie dachte ich schon so, als er dann das dritte Paket abgeholt hat, der redet so viel und langweilig und hatte ich jetzt auch gerade irgendwie keinen Bock drauf. Man kann ja auch ein Paket abholen und vielen Dank sagen und tschüss. Ich habe dann auch mal schnell Mitleid, aber ich kann ja auch nicht die Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Der geht morgens schon mal mit einem Rucksack aus dem Haus, das heißt aber ja nichts. Also, der könnte so ein IT-Nerd sein. Fenster ohne Raum, Computer und Insekten sammeln. So wenig reale Welt und wenig Kontakt zu Menschen. Total durchschnittlich, unscheinbar. Ein emotionsloses Gesicht. Jeder Mensch hat viele Gesichtsmuskeln, die einen nutzen sie, die anderen nicht. Er nutzt sie nicht. Das kommt mir nicht komisch vor, weil mir immer wieder Leute begegnen, die irgendwie so gesichtstot sind. Aber eine nicht gezeigte Emotion ist ja doch da und das macht mir dann Sorgen. Frage ich mich immer, was passiert denn da drunter, hinter dem Gesicht ohne? Solange man die anderen nicht spürt, ist es ganz gut. Aber wenn die anderen dann sozusagen in das eigene Leben hineinleben, dann wird es also kritisch. Ja, und vor diesem Hintergrund. Also nach dem vierten Paket, was ich für ihn angenommen habe, habe ich mir irgendwie gedacht, warum landen die eigentlich immer bei mir? Wieso macht der DHL-Typ sich die Mühe, in den 5. Stock zu mir zu kommen? Beim letzten Mal habe ich ihn dann mal gefragt, den Paketboten. Und dann sagt er, ja, es gibt ja immer die Option, wenn man was bestellt, bei Nichtverfügbarkeit oder wie sich das nennt, bitte beim Wunschnachbarn abgeben. Und da sind sie angegeben. Und dann habe ich gedacht, aha, ich bin also der Wunschnachbar. Was soll der Scheiß? der soll sich eine Paketbox hier um die Ecke mieten, wenn er ständig irgendwelchen Scheiß bestellt. Und da war ich also erstens entsetzt und ganz schön sauer, weil ich irgendwie dachte, pass mal auf, du Idiot. Ja, irgendwann habe ich mir das Päckchen mal angeguckt, weil ich neugierig war, was der da bestellt. Und da ist mir aufgefallen, dass da irgendeine Adresse angegeben war in Berlin, aber die Schrift die gleiche war. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt nicht im Ernst, dass der sich irgendwie mit einer fiktiven Adresse oder der Anschrift von seiner Tante in Berlin hier selber Päckchen schickt, damit die bei mir als Wunschnachbarn landen, damit er hier wieder klingeln kann. Ja, ich glaube schon, dass der das macht, damit er hier wieder klingeln kann. Und ich weiß es nicht. Als er besagt das Paket dann abgeholt hat, habe ich gesagt, sag mal, ich habe übrigens vom Paketboten erfahren, dass du mich als Wunschnachbarn angegeben hast. Und wenn du beim nächsten Mal mich in irgendeiner Form in dein Leben einbeziehst, würde ich gern vorher gefragt werden. Ja, und dann hat er rumgedruckst und tat ihm leid und sich entschuldigt und gesagt, er würde das ändern. Was dann zur Folge hatte, dass er am nächsten Tag mit einem Strauß Blumen vor der Tür stand. Ich habe auch keinen Bock, mich mit dem zu streiten. Ich weiß ja nicht, ob der irgendwann mal durchdreht. Also es sind ja immer die Unscheinbaren, die ausrasten und plötzlich eine Pumpgun haben und Amok laufen. Im Supermarkt um sich schießen. Keine Ahnung. Gut, Schatz. Feine, Donny. Stirb. Nein. Der Donald hat jetzt die Furt sauber geschnitten. Weil er hat nämlich einen Kackfurt. So, guck, ist sie wieder sauber. Kannst du den Pen uns ruhig halten, hey. So schnell kann ich nicht schneiden, wie du zitterst. So, jetzt ziehen wir das Höschen wieder an. Mein kleiner Scheißer. Guck mal. Also ich habe einen Nachbarn. Er hat auch eine Frau, so, aber die ist unscheinbar. Ich habe so die Vorstellung, dass da, dass der Mann, die so klein hält, so wie man das da schon mal von so Geschichten aus Österreich oder so, wo der Mann seine Frau und dann, ja. Andere Leute regen sich drüber auf, wenn die Kinder unten im Hof spielen, ja. Ich mag das, ich stehe wirklich um, ich habe manchmal schon gedacht, ich komme in Verdacht, dass ich die Kinder beobachte. Ja. Aber ich schaue da wirklich gerne zu, wenn die sich keilen oder Krach haben oder sonst was. Oder das ist auch so schön zu beobachten. Oder im Sommer, wenn die sich mit Wasser bespritzen und so weiter, dann holen die hier unten im Keller ist ein Wasserhahn, dann holen die immer Wasser und dann schütten die sich mit dem Eimer voll. Und ich habe so Injektionsspritzen und die ziehe ich voll Wasser. Und wenn man dann mit Gewalt drauf geht der Strahl ziemlich weit, ja. Und da steht irgend so ein Kämpfer, ja, der gerade ein Mädchen mit Wasser beschüttet hat. Und auf einmal kommt der eiskalte Wasserstrahl hinten auf seinen Rücken und er kann nicht feststellen, woher es kommt. Ja. Das ist schön. Aber den Pipi-Mann machen wir sauber, ne? Ich mache nur den Popo frei. So. Da. Donald, bleib mal hier. Hey. Brillemann, der Pipi-Mann und die Jummifurt. bleibst hier. Ne? Du musst ja nicht immer weiter nach vorzählen. Du bleibst hier hinten. So. Ey, da ist der doch jetzt schon wieder, der Arsch, ey. Der sprüht doch hier schon wieder. Ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Verdammte Scheiße, jetzt reicht's aber. Verpiss dich! Scheiß Welt, du bist doch dumm, nein. Aber trotzdem bist du ein Süßer. Ja? Bist du ein Süßer? Hallo? Hier im Parterre lebte mal eine Zeit lang eine Familie auch in einer Wohnung, die also genauso geschnitten ist wie meine. Und da lebten drei Personen drin, ein erwachsenes Paar und ein Kind. Und die hatten ihr komplettes Schuhsortiment da unten vor der Tür stehen. Ne? Und wenn man dann reinkam und man sah diese ganzen Schuhe da, das ist ja ein enger Flur. Und wenn da jetzt jede Familie ihre gesamten Schuhe da ausbreitet, also da muss ich auch an mich halten, um nicht zu klingeln und zu sagen, sie haben ihren Müll vergessen. Wenn mich wirklich etwas stört, also mit Nachbarn drin, also zusammenleben mit anderen Menschen, dann überlege ich mir immer, sage ich etwas oder lasse ich es? Und ich weiß, dass ich fick dich und solche Dinge immer ja, beschimpft werden könnte. Also blöde Alte, das ist ja aber fick dich und solche Dinge, das finde ich also schon sehr, sehr krass. Fick dich und solche Dinge. Ja, also dieser Fäkalsprache, die natürlich sowieso auch in Frage kommt. Ja, ja. Ja. Ja, wir hatten da damals eine wunderschöne Dachwohnung, so einen ausgebauten Giebel und mit einem Einschnitt, mit einer großen Terrasse da drauf. Und da haben wir wirklich gerne gewohnt. Das war wunderschön. Nur eben unser Vermieter war, als wir dort eingezogen sind, noch Junggeselle. Und dann hat er geheiratet. Und irgendwie hat er keine gute Hand gehabt. Also ihm mag es ja gefallen haben, aber die Frau war, die er da geheiratet hat, schrecklich. Und das war jetzt sozusagen plötzlich unsere Vermieterin. Und die meinte, sie müsste alles besser machen. Also ich kam abends nach Hause und meine Frau hat mir berichtet, dass sie wieder mal mit der blöden Fräse von unten drunter Ärger bekommen hatte. Die ist wieder mal während unserer Abwesenheit in unserer Wohnung gewesen. Jeder Haushalt hat einen Schlüssel, einen Zweitschlüssel von jeder Wohnung, das ist klar. Nur, die darf nicht einfach in meine Wohnung gehen während meiner Abwesenheit. Ja. Die hat ja Zettel hingehängt. Ja. Da hing da so eine kleine Haftnotiz dann am Schrank irgendwo oder sonst was, dann wussten wir, die war schon wieder hier drin. Ja. Die hat uns einen Zettel hingehängt, ja, wir sollen den Spül nicht stehen lassen. Oder da sind so ein paar Abdrücke am Teppich gewesen, ja, ne? Da wo die Betten standen, da sind da so runde Kreise. Ja, ne? Dann hat die uns einen Zettel tatsächlich hingehängt. Wir hätten ihren Teppich ruiniert und lauter solche Sachen. Und da hat die gar kein Problem mit gehabt. Damals haben wir beide geraucht. Ja. Und dann hat sie moniert, der Rauch würde durch alle Ritzen dringen. Dabei, so viel haben wir noch auch nicht geraucht, aber eben ganz normal, ja, auch in unserer Wohnung, damals war das so üblich. Und dann hat sie dann auch behauptet, unsere Wohnung könnte man nie mehr an jemand anders vermieten und was weiß ich. Dann hat sie wieder behauptet, die Tapeten würden gelb. Ich habe gesagt, Tapeten werden immer gelb, ja, wenn man lange nicht tapeziert hat, da braucht man gar nicht mehr zu rauchen. Und dann hat die dann tatsächlich also in unserem Kämmerchen, da musste man im Bad eine Luke aufmachen und da war mal so eine Dachschräge drin. Da standen zwei Kisten mit Wein. Hat sie behauptet, wir wären Trinker und wir würden saufen und solche Sachen. Wir haben gar nicht so viel getrunken, ja, ab und zu auch mal ein Glas oder. Da habe ich gedacht, jetzt ist irgendwann mal Schluss, ja. Und dann habe ich unten geklingelt und habe das Mädel mal richtig aufgemischt. Das hat die noch nicht kennengelernt, ja. Ich habe gesagt, wenn du nicht vernünftig wirst, ja, dann mache ich eines Tages aus deiner Bude unten eine Achterbahn. Ich brauche gar keinen Schlüssel, um reinzukommen, ja. Da genügt ein Tritt und da stehe ich mitten in der Wohnung. Fick dich, ja. Die ist halt, hat sich halt immer weiter zurückgezogen, ja. Ich bin immer weiter hinterhergegangen, ja. Die lief immer rückwärts, bis dann irgendwo die Wand da war, wo es nicht mehr zurückging. Ja, ich war dann einfach mal so, ja klar. Aber bin dann auch irgendwann wieder gegangen. Man muss sich ab und zu mal, auch ausbauen. Da muss irgendwo was raus, ja. Ich sag, fick dich, ja, ne? Da war es auch ein bisschen friedlicher eine Weile, aber es hat nicht lange gehalten. Ne? Die war zäh. Ich habe schon mal überlegt, dass ich so erschlagen sollte. Aber war eine zierliche Frau, dann macht man das nicht. Ja. Im Übrigen, in der zierlichen Frau steckt da also ganz schön, ja, wie sagt man, viel Energie und viel böse Energie. Ja. Ich weiß nicht, woher die genommen hat. Ja. Wenn Frau schon böse wird. Oh. Dann schickt sie Donald in das Schlafzimmer. Ja, da weiß Donald ganz genau Bescheid, was Sache ist. Staubwischen. Jede Woche wird einmal Staub gewischt, gründlich. Und ich bin zufrieden, wenn ich beim Saubermachen bin. Dann bin ich zufrieden. Staubwischen auch. Ist auch schön. Na, ich meine, wenn es gut riecht, das mache ich gerne. Wenn es gut riecht. So viel putze ich gar nicht. Ich meine, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich irgendwas. Entweder Staubwischen, Badezimmer, Staubsaugen. Das schon. Irgendwas muss ich machen. Die Kanten, da ist meistens immer Staub drin, ne? Das mache ich schon nicht. Toilette jeden Tag. Die Toilette muss immer sauber sein. Und vor allen Dingen habe ich ja die Anhänger hier, zwei Stück, was so schön schäumt, was ich sehr gerne mache. Das wird dann so und dann mit der Bürste und dann kommt das erstmal und dann mache ich das. Und dann mit der Bürste und dann kommt das erstmal so, dass ich ein Stück hier rumliege. Und dann kommt das erstmal so, dass ich ein Stück hier rumliege. Das, was nach oben kommt, mache ich hier rüber und dann was einmal nach so oben rüber kommt, und dann nochmal. Und dann ich das so rüber und dann nochmal. Ja, dass ich das so schön gemacht habe. Ist auch schön. Ich habe mir sogenannte Halbmasken besorgt, die man über den Kopf anzieht, die im Endeffekt Nase und Mund komplett abdecken und seitlich sind so Filter zum Aufstecken. Arbeitsschuhe ganz normal. Dann habe ich einen sogenannten Einwegschutzanzug, der zum einen bedingt tröpfchenbeständig ist, also ich kontaminiere oder beaufschlage mich nicht mit Flüssigkeiten, beziehungsweise wenn, schlagen diese nicht durch, damit meine Kleidung darunter sauber bleibt. Dieser Anzug ist ein Ganzkörperanzug mit Kapuze. Dazu gibt es dann halt noch Einmalschutzhandschuhe. Früher hat man Latexhandschuhe dazu gesagt. Und das war es dann schon letztendlich. Staubwischen. Ich gehe aus dem Haus, fall tot um. Und jetzt kommt irgendjemand, um hier was zu regeln und sieht dann, der hat ja 3 Wochen den Müll nicht rausgebracht. Der Keller ist voller Leergut, die Wäsche wurden nicht gemacht. Aus dem Grund muss alles ordentlich sein. Wenn ich abends ins Bett gehe, da lasse ich nicht die leere Flasche Wein oder Bier stehen. Ich gehe immer davon aus, es könnte passieren, dass ich nicht mehr aufwache und morgen steht der Sanitäter hier oder der Nachbar. Und dann sagt er, ach du lieber Gott, guck mal, die haben gestern Gelage gehabt oder dies oder das. Ich hinterlasse die Wohnung so, dass alles in Ordnung ist. Immer damit rechnen, es passiert was und es kommt jemand Fremdes rein. Das geht nicht. Man muss es so hinterlassen, als ob man nie wiederkommt. Interessanterweise hat man festgestellt, dass nach ca. 30 Minuten, wenn jetzt ein Fenster offen ist, die erste Fliege am Körper ist. Und die fängt an, ihre Eier zu legen. Also Körperöffnung, Körperhöhlen, Nase, Mund, Rachen. Deswegen hat man auch dann sehr oft dort die schnellste und meiste Madenbildung, weil die sich dann quasi vervielfältigen und von dem umliegenden warmen Gewebe ernähren. Dann fängt der Körper an zu verfaulen. Deswegen geht in der Regel im Inneren der Verwässerungsprozess los, wird durch die Haut noch gehalten. Unsere Haut ist sehr stabil. Aus den Körperöffnungen, Nase, Darm, Blase, entleeren wir uns sehr schnell. Spätestens nach Eröffnung der Leichenstarre wieder. Und nach Tagen, Wochen, abhängig von Temperatur, wird auch unsere Haut irgendwann mal durchgängig. Und dann eröffnet sich das. Und dann haben wir wirklich Sauerei. Das ist Gott sei Dank hier in dem Haus weniger. Bei meiner Schwester ist das manchmal, dass dann Leute dann ihren Müll also vor die Wohnungstür stellen, bevor sie ihn dann runterbringen. Aber auch jetzt nicht tagelang so, ne? Die ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, ein voller Briefkasten. Wenn es heißt, Person hinter Tür ist seit Tagen, Wochen nicht gesehen worden, der Briefkasten quillt über so einen Stapel Zeitungen vor der Haustür, dann drückt man erstmal vorsichtig an der Türe und nimmt ein Näschen. Ja, oder wenn ich, je nachdem, wo die Wohnung liegt, ein gekipptes Fenster, dann stelle ich meine Leiter daneben, nehme erstmal ein Näschen. Und wenn man das riecht, okay, dann muss ich mich auch nicht mehr beeilen. Weil wenn es riecht, ist es endgültig, dann gibt es nichts mehr zu retten. Abhängig davon, wie lange einer da gelegen hat, ist der Rest der Wohnung automatisch mit Geruch beaufschlagt. Und alles an organischen Oberflächen, Papiertapeten jeglicher Art, Holz, alles was organisch ist, nimmt den Geruch an. Dieser Geruch ist süßlich-säuerlich. Der Geruch ist so dominant, dass wenn Sie ungeschützt da reingehen, und wenn es nur für 10 Sekunden ist, Sie riechen, wenn Sie rauskommen. Das Vorgehen ist mehr oder weniger immer dasselbe. Tür auf, rein, Tür zu, um den Geruch halt in der Wohnung zu lassen. Dann arbeite ich mich zum Leichenfundort vor und da muss ich dann die Umgebung näher betrachten. Wenn man mit Körperflüssigkeiten zu tun hat oder Exkrementen, das wird klassisch geputzt, entfernt, abgespachtelt, abgekratzt, weil je trockener es ist, umso besser lässt es sich entfernen. Ist es dann sauber, ist es gut, ansonsten nächste Oberfläche. Ich kann Glück haben, ich nehme den Läufer weg und der Boden hat nichts. Jetzt hat der Boden doch etwas. Ist es jetzt die Frage, ist es jetzt ein Echtholzparkett? Dann habe ich ein Problem, den muss ich rausholen. Ist es ein Laminat? Entferne ich das Laminat? Wie gut war das Laminat? Ist es eventuell durchgelaufen? Wenn ja, habe ich noch eine Trittschalldämmung. Nehme ich noch die Trittschalldämmung weg? Dann sehe ich, ist auf dem Estrich ein Fleck, ja oder nein? Dann müsste der Estrich noch raus. Je länger die Liegezeit einer Leiche, dann geht auch der Geruch durch die Papiertapete durch und hängt den Putz drin. Und dann kratzt man sogar den Putz raus. Sehr oft natürlich bleiben auch schon mal Körperreste da, das heißt also ein Büschel Haare oder noch ein Stück Haut oder das ist, man kann es als Haut nicht mehr bezeichnen, das ist dann so ein verwachstes Material, sehr weich, sehr glibberig. Es gibt ein Mittel, speziell gegen Fett und Eingebranntes, was wir sehr oft verwenden, denn der Körper besteht zu ungefähr 90% aus Wasser mit einem hohen Fettanteil, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und das ist das, was sehr oft auch als Rückstände bleibt, dieses Fett-Wasser-Gemisch. So ein bisschen verwachst, je nachdem, wie lange man da liegt. Aber das eigentliche Saubermachen, also die Tätigkeit als solches, ist immer noch das Beste. Donald, komm hier, mein Schatz. Komm hier, komm ins Bett. Da ist er ja, Donald ist da. Da ist so ein, sie sagt, hallo, das ist ja mein Donald. Also ich habe ja mit meinem damaligen Partner ein Reihenhaus gekauft und wir waren froh, dass wir dieses Häuschen hatten mit Garten dran und stellten dann im Sommer fest, dass es irgendwie so ein undefinierbarer Geruch gab, der von einem Nachbar herüberkam, bis wir auf die Idee kamen, das riecht hier nach Hundescheiße. Und das war so zugebaut, alles da, die Terrasse war überdeckt und der Eingangsbereich in den Haus, das war irgendwie alles unübersichtlich. Und offensichtlich haben diese Leute da eine Hundezucht veranstaltet. Die Hunde, die, was auch immer das für Hunde waren, man sah die nie. Die gaben auch kaum Töne von sich, man hörte schon mal ein bisschen quietschen. Und offensichtlich wurden die aber auch in einem Außenbereich gehalten und hinterließen da ihren Hundedreck und der Wind wehte das dann herüber. Ja, und dann haben wir überlegt, ob wir da nicht eine ganz, ganz hohe Mauer bauen, über die der Wind diesen Hundescheißegeruch nicht drüber tragen kann. Wir haben mit anderen Nachbarn gesprochen, denen diese Nachbarn auch schon lange verdächtig waren. Die hatten auch mehrere Autos und die parkten dann da, wie sie wollten und sahen auch ungepflegt aus. Und da ging keiner in das Haus rein. Ich habe gedacht, sie sind unverschämt und es ist unglaublich, was Menschen sich erlauben dürfen. Ja, das war ja nicht legal mit den Hunden. Ja, und dann haben wir tatsächlich diese Mauer gebaut und ein ganz Stück so von der Terrasse herausgehend bis in den Garten hinein. Es war natürlich eine Sichtbehinderung, das war nicht schön und es, ja, Geld hat das außerdem gekostet und lässt einen auch immer innerlich hochkochen, wenn man da sieht, da musstest du diese Mauer bauen, bloß weil diese Menschen, sag ich jetzt mal, nicht artgerecht mit ihren Nachbarn umgehen. Ich wollte selber keinen Hund haben. Ich habe Angst davor, dass so ein Hund, weil so ein Hund, der ist ja unberechenbar. Meine Kinder sollen nicht in Kontakt mit Hunden kommen. Jetzt hilft der Kleiner. Los, hopp, hopp. So, geh rüber, drehen. So, setzen, sitz. So. Geklopft. Hier einfach gegen. Man hört alles. Überall. Man hört, wenn man da klopft oder wenn man. Ja, wenn man so macht. Und, ja. Wenn man hier spricht, das hört man alles. Ja, klar. Was wir jetzt hier sprechen, das kann schon verstanden werden. Ich wohne im 7. Stock und er wohnt im 6. Stock unter mir. Er sieht hässlich aus. Hässlich. Er ist groß, dünn, schwarze Haare, hässliches Gesicht. Hässlich. Wir haben uns öfters gesehen, höchstwahrscheinlich mochte er mich auch nicht. Ich fand ihn sowas von fürchterlich. Nur dumm. Und vor allen Dingen dieses Tach. Er hat nie Hallo gesagt, so wie man das tut. Tag, hat er gesagt. Er fing an, ja, mit Klopfen und ja, hinter mir herlaufen, genau unter mir. Unten war er, wenn ich oben, wenn ich von der Stube in die Küche gegangen bin, das hat er gehört und ist hinter mir gerannt, ewig geklopft, immer hinter mir, ja. Klopfen, immer das Gleiche, klopfen. Das hört man alles. Das hört man ja alles. Gar nicht so laut. Leise, aber ich habe sehr gute Ohren und höre das. Es ist normal. Es ist normal, dass ich das höre. Andere hören das nicht und ich höre es. Wenn ich aufgestanden bin, da ist er schon gleich hinterher. Ich oben in der Wohnung, er unten. Das war seine Arbeit, um mich zu ärgern. Und ja, das muss ja auch gekonnt sein. Da hat er ja genug dran gehabt. Nee, das ist nicht normal. Nö. Nee. Wenn ich meine Haare mache, wenn ich duschen tue, ja, dann bleiben die so lange stehen, bis ich fertig bin. Ja, die haben nur Zeit, weil die ja überhaupt nichts machen. Sind arbeitslos und machen nichts. Und auch wenn ich auf Toilette bin, horchen sie. Ich kann schon kein Wasser mehr lassen, weil ich immer denke, da unten steht einer und wer macht da schon irgendwas in die Toilette machen? Das finde ich, dass sowas unnormal ist, dass man das mit einem Nachbarn nicht macht. Ich bin eine nette Nachbarin, glaube ich jedenfalls. Also ich war wütend und da ist mir das so hochgekommen, da habe ich ganz doll runtergeschrien. Arschloch! Das habe ich runtergeschrien. Mehr Stimmen. Jetzt reiß aber ab! Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, das weiß ich ja nicht. Aber ich habe schon gesagt, Sie sollen damit aufhören. Und ja, das ist doch nicht schwer zu verstehen, oder? Das ist doch nicht schwer zu verstehen, oder? Ach, genau. Ah ja, ich war auch unten, natürlich. Da war ich unten. Dann hat er die Polizei geholt, weil ich ein bisschen Musik anhatte. Und vielleicht ein bisschen lauter, das kann angehen. Vielleicht ein bisschen lauter. Ja, das, ich habe immer Radio an. Und wenn er mich sehr genervt, dann habe ich schon mal lauter angemacht, ja. Da hat er, ist er raufgekommen, hat sich beschwert und hat die Polizei gerufen. Und die ist zu mir gekommen, ich habe noch nie eine Polizei. Und sie hat so laut Radio an. Und da habe ich dann gesagt, das Klopfen und das, natürlich bin ich da, habe ich da nicht normal ruhig gesprochen, sondern auch ein bisschen lauter. Und ich sage, der Mann, der arbeitet gar nicht, der ist arbeitslos. Asozial. Ja, was anderes kann man das nicht nennen. Asozial. So was mache ich nicht so gerne, aber wenn das sein muss, dann muss es sein. Ich tue den Leuten doch gar nichts. Und er hat ja noch ein Baby gekriegt mit seiner Lebensgefährtin, da hat er noch ein Baby gekriegt. Und da habe ich gesagt, das arme Kind. Wieso arm? Ich sage, ja, da sage ich jetzt schon das arme Kind, so wie der Vater, so die Kinder. Das glaube ich. Einmal krank, immer krank. Einmal krank, immer krank. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie. Nachbarn. Irgendwas ist manipuliert. Also diese, irgendwie. Ja. Oder. Ja. Nachbarn sind an für sich. Ja. Ich kann mich dann ärgern, wenn alles aus dem Ruder läuft. Und, da komm, hab. Donald, komm, hab. Da komm. Nur mit Leckerchen. Das Blümchen an. Du weißt schon, was kommt. Fein. Da gibt es nämlich schon mal Leckerchen zu, ne? Zu den Blümchen. Ja. Ein Beinchen hier. Ein Beinchen da. Fein. Ja, fein. Der passt aber jetzt gut. Ich habe ein Bild bekommen von einem Kollegen und der zeigte mir dann ein Ereignis und man sieht in der Tat ein Skelett und ab Schienbein sind noch die Hosenbeine vorhanden und da ist noch Fleisch am Knochen. Man sieht ein Skelett. Es ist alles weg, ab Schienbein sieht man die Hosenbeine noch und da drin sieht man sogar noch das Muskelfleisch der Schienbeine. Nachgewiesen, definitiv nachgewiesen, war derjenige gerade mal 5 Tage tot. Gesichert tot. Und der Kollege sagt zu mir, guck mal, wie kann das sein? Und ich habe lange überlegt, denn ich meine, das ist nicht möglich. Und er sagte mir auch, pass auf, vor 5 Tagen hat er definitiv noch gelebt. Hintergrund war, da war ein Hund in der Wohnung. Die Olle von gegenüber, ne? Du kannst kein Werkzeug aus dem Auto ausladen, ohne dass die behauptet, das wäre ihr's. Ja? Machst einen Kofferraum auf, holst einen Werkzeugkasten raus oder ich habe mir was Neues gekauft oder sonst irgendwas und ich habe es aus dem Auto ausgeladen, hat sie behauptet, das meins. AEG-Akkuschrauber wäre ihre. Ich hätte mir bei ihr eine Bohrmaschine geliehen und ihr die nicht zurückgegeben. Und sie möchte die jetzt sofort wiederhaben. Daraufhin habe ich gesagt, hör mal, das ist nicht deine Bohrmaschine, das ist meine Bohrmaschine. So, dann war die Werkzeugphase vorbei, dann ging die Pflanzenphase los. Dann hat sie bei den Nachbarn hier überall die Pflanzen ausgebuddelt. Hat steif und fest behauptet, das wären ihre Pflanzen. Wir hatten hier so eine... Das waren Lavendel. Jedenfalls stand er hier vorm Haus. Und irgendwann hat die ihre Pflanzenphase und hat einfach den Lavendel mitgenommen. Daraufhin habe ich geklingelt und habe gesagt, sie soll mir bitte den Lavendel wiedergeben. Hat so oben aus dem Fenster rausgeguckt und dann habe ich die angeschrien und habe gesagt, ey, du kannst mich so am Arsch lecken. Ja, ich sag, klar, ich klaue dir den Lavendel, buddel den bei dir aus und dann stelle ich den als Beutekunst hier bei mir vor der Haustür oder was? Du spinnst doch. Ja. Ja, aber da machst du manchmal einen Streifen mit. Dann tanzt die hier, dann führt die hier Theaterstücke auf. Du bist die Prinzessin und du bist der König und ich bin die Königin. So, und dann fängt die an, Theaterstücke aufzuführen. Da ist aber keiner. Und sie ist nackt. Ich lieg hier auf der Couch und meine Vorhänge waren noch offen und es war vielleicht 11 oder halb 12 oder so und ich denke an nichts Böses und guck so ans Fenster und auf einmal sehe ich dir ihre Fratze bei mir vorm Fenster. Ich hab mich verjagt, leckt mich am Arsch, ey. Ich denke immer, was willst du denn hier? Der Fenster aufgibt gemeint, was ist denn mit dir los? Du hast mich voll erschreckt. Er sagte, kannst du mal bitte gucken bei mir oben auf der Garage? Ich glaube, da ist einer. Ja, okay, habe ich gesagt, ich guck mal. Also bin ich in den ersten Stock hoch, habe auf ihre Garage geguckt und habe dann gesagt, da ist aber keiner. Du hast dich vertan. Da war sie beruhigt und ist sie wieder abgehauen. Wir gehen jetzt auf die Straße. Nee, Männlein, jetzt gehen wir auf die Straße. Und wenn wir näher durch den Park gehen, Männlein, ne? Dann ist alles wieder vorbei. Donald's Donald, eine Radiosendung von Hofmann und Lindholm. Mit Nachbarn, denen Anonymität zugesichert wurde. Realisation: Hanna Hofmann und Sven Lindholm. Ton und Technik: Peter Harsch. Redaktion: Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018. Jetzt ist wieder alles dunkel. Ja, manchmal passiert ja hier auch stundenlang nichts, ne?